Plädoyer für den freien Menschen, geschrieben von Abdullah Öcalan, zweite Auflage 2016. Copyright Abdullah Öcalan und Internationale Initiative Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan. Originaltitel Özgür İnsan Savunması, Originalausgabe Çetin Yayınları, İstanbul, Juni 2003. Aus dem Türkischen von Reimer Haider. Erscheint in der Internationale Initiative Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan, in Köln, in Kooperation mit dem Mesopotamien Verlag in Neuss und dem Paul Rugenstein Verlag in Bonn. Zum Gedenken an diejenigen, die sich zum Feuerball gegen das internationale Komplott machten und als Märtyrer gefallen sind. Anstelle eines Vorworts. Die Komödie und mehr noch die Tragödie galten in der Antike als herausragende Errungenschaften zeitgenössischer Kunst und Literatur, und sie haben bis heute Bestand. Diese Tradition scheint Hellas treu geblieben zu sein. Mit der Inszenierung der Tragödie, die in Kenia am 15. Februar 1999 mit der illegalen Verschleppung Abdullah Öcalans in die Türkei uraufgeführt wurde, übertrafen sich die Protagonisten selbst. Doch nicht Aischylos, Sophokles und Euripides schrieben das Manuskript. Die Federführung oblag diesmal einem Bündnis internationaler Geheimdienste wie CIA und Mossad. Angetrieben durch die geostrategischen Interessen der USA im Mittleren Osten, die heute am deutlichsten in der Besetzung des Iraks zum Ausdruck kommen. An Akteuren und Helfershelfern fehlt das wahrlich nicht. Griechenland kam dabei die Rolle des Handlangers zu. Einer Einladung griechischer Politiker folgend reiste Öcalan in das Heimatland der Antike, um später, nach einer wochenlangen Odyssee zwischen Athen, Moskau, Rom und Amsterdam, von seinen griechischen Gastgebern ausgeliefert zu werden. Dies war der letzte Akt einer unsäglichen Rakün, die der Repräsentant des kurdischen Volks zu Recht als Verschwörung bezeichnet. Krimineller Schlusspunkt unter einem völkerrechtswidrigen Piratenakt, klägliches Scheitern einer ominösen europäischen Rechtskultur. Die Kurden waren in der Person Abdullah Öcalans wie so oft zum Bauernopfer auf dem Schachbrett internationaler Macht- und Wirtschaftsinteressen geworden. Die beteiligten Staaten hofften darauf, dass der Mantel des Vergessens über die Affäre fallen werde. Öcalan, die Kurden und die kurdische Befreiungsbewegung sorgten für das Gegenteil. Alles Weitere ist bekannt. Weniger bekannt dürfte das Nachspiel sein, dass die griechische Justiz, kaum beachtet von der Weltöffentlichkeit, am 26. Mai 2003 in einem Athener Schwurgericht bot. Eine Tragikomödie der besonderen Art. Eine üble Laune des Schicksals. Ganz im Sinne der klassischen griechischen Tragödie, in welcher der Hauptakteur zum Schuldigen wird. Egal, was er auch unternimmt, wurde Öcalan der vermeintlichen illegalen Einreise und der Zuwiderhandlung gegen griechische Nationalinteressen angeklagt. Das Verfahren geriet zur Farce. Zu deutlich war die Einmischung griechischer Politik, zu klar war ihr Beweggrund. Die Ablenkung von der eigenen Verantwortung an der völkerrechtswidrigen Verschleppung Öcalans. Das Verfahren endete nach einem Monat mit Freispruch in allen Anklagepunkten. Öcalan selbst nutzte das Athener Verfahren als Möglichkeit, um schriftlich das Wort zu ergreifen, was ihm sonst aufgrund strengster Isolationshaftbedingungen verwehrt ist. Das vorliegende Buch ist das Ergebnis. Nur anfänglich ähnelt es einer Verteidigungsschrift. Vielmehr stellt der Autor die Machenschaften seiner einstmaligen Gastgeber bloß, um schlussendlich realistische wie praktikable Lösungsvorschläge für die kurdische Frage zu unterbreiten. Gleichzeitig wendet sich Abdullah Öcalan wie schon zuvor in seiner Beschwerdeschrift vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ECHR, an seine Mitstreiter und sein Volk. Das nun auch in deutscher Sprache vorliegende Werk ist deshalb nicht nur ein zeithistorisches Dokument. Es ist auch ein Destillat dessen, mit dem der Paradigmenwechsel auf Seiten der Kurden eingeleitet wurde, getragen von einer Vision eines demokratischen Mittleren Ostens, in dem sich Kurden mit ihrer eigenen, kulturellen und politischen Identität frei artikulieren können. Hierfür fordert er sein Volk und der kurdischen Befreiungsbewegung außerordentliche Anstrengungen ab, im Bewusstsein, dass jede Veränderung zuerst am eigenen Horizont ansetzt. Bewusst setzt Abdullah Öcalan auf einen Wandel, um den globalen Veränderungen unserer Zeit in einem Erdteil gerecht zu werden, der keineswegs als Hort von Menschenrechte und Demokratie gilt. Der Volkskongress Kurdistan, Kongregel, ist ein Produkt dieser Bemühungen. Das vorliegende Buch diente zur Inspiration für seine Gründung. Für Außenstehende hingegen, insbesondere für die europäische Öffentlichkeit, lassen sich die signifikanten Veränderungen der kurdischen Politik nur schwer nachvollziehen. Die Kenntnis der strategischen Perspektiven Öcalans ist hierfür von Vorteil. Mit dem vorliegenden Werk sind interessierte Leserinnen und Leser dazu eingeladen, sich selbst ein Bild vom Denken des Visionärs Öcalan zu machen. Deshalb Vorhang auf und Bühne frei für einen Akt, den nunmehr das kurdische Volk selbst schreibt. Das Wort hat der Autor. Koordinationsbüro der internationalen Initiative Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan.